Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Kriegsversammlung der TVRK Kim Jong-nam startete zur Teilnahme an der Antrittsfeier des Präsidenten der Republik Äquatorial Guinea am 17. Mai mit einer Maschine von Pyongyang. Auf dem internationalen Flughafen Pyongyang war die Ehrenformation der koreanischen Volksarmee angetreten. Der stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, Yang Hyung-suk, und die Funktionäre der betreffenden Bereiche verabschiedeten sich von Kim Jong-nam.